hab mein Herz verloren beim Rennen auf der Stelle. Was mache ich nur daraus? Gefesselt angestellte Ohnmacht, den Königsweg vergessen, für die Mission zum Stein der Weisen. Und wie im Flug vergeht die Zeit, ein altes Lied vertreibt die Sorge, die auf der Partyseele liegt. Ein Gedanke zu viel und ein genutzter Tag zu wenig auf meinem Kurs ohne Ziel. Ich schau dem Schädel in die Höhle, der Feige aus dem Spiegel grinst. Schmalen Klinge und sehe, wie die Jahre gehen.